den Weltfestspielen 1951 und zum Deutschlandtreffen 1950 gab es Lieder, die lange gewirkt haben und lange gesungen wurden. Und es gab ein Lied, das zum Vorspann von DD64 geworden ist, auf der Grundlage des Liedes von Hans Eisler, Blaue Fahnen nach Berlin. Text Becher. Beat und Propaganda, DD64. Die Geburt des ersten deutschen Jugendradios. Ein Feature von Jürgen Balitzki. Und diesen zweiten Teil hat Uli Gumbert genommen zu seinem Vorspann. Den habe ich noch voll drauf. Badadamdam. Badadadadamdam. Badadadadamdam. Badadadadamdam. Badadada. Badadamdam. Badadam. Badadam. Und wenn's nun regnet? Sarah antwortet nicht. Sie steht vorm Spiegel und kämmt sich. Morgen um diese Zeit werden schätzungsweise 250.000 Mädchen vor Spiegeln stehen. Vor runden Spiegeln, eckigen, modernen, uralten in schweren Rahmen, blinden und blank geriebenen. Soll all diese Schönheit zu Pfingsten in Berlin verregnen? Unser Buch soll nämlich Berlin Sonnenseite heißen. Sarah und Rainer Kirsch, damals noch ein Liebes- und Dichterpaar, sind für den Verlag Neues Leben als Reporter unterwegs. Wenn's nun regnet, frage ich also. Und jetzt kann Sarah zuhören und die Schirme einpacken und sagen: Es regnet nicht. Und an mögliche faktische Bündnisse zwischen Vorsehung und Jugendorganisation erinnern, die sie schon im Reim andeuten. Wir dichten: Komm, komm Partei und lieber Gott, jeder hilft der FDJ. Also fahren wir nach Berlin. Das neue Deutschlandtreffen war ganz im Gegensatz zu den früheren Deutschlandtreffen im Zeichen des neuen Selbstbewusstseins der DDR. Stefan Wolle, Historiker. Niemals vorher und niemals nachher ist in der DDR so eine wirkliche gründliche Renovierung der Gesellschaft geplant gewesen. Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen. Ich heiße Gerd Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders. DT64 Kundendienst? Ja, guten Tag. Hier guten ist Tag. Erna Wendler aus dem Bezirk Prenzlauer Berg. Ja? Ich erwarte einen Gast aus Merseburg. Hm? Ich muss jetzt zur Arbeit und mein Gast ist noch nicht da. Und was soll ich denn nun machen? In wenigen Minuten wird das Deutschlandtreffen der Jugend 1964 offiziell beginnen. Frohe Erwartung und Spannung liegen über dem weiten Rund. Und für viele Tausende, das kann man jetzt schon sagen, werden diese Stunden zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Bürgersteige sind jetzt fast überfüllt. Man geht spazieren, isst Eis, hört Radio. DT64. Der neue, eigens fürs Deutschlandtreffen eingerichtete Sender ist klasse, bringt heiße Musik. Es war was ganz Besonderes. Nicht nur wegen der Musik, es wurde da westliche Musik gespielt, es wurde Beatmusik gespielt. Aber was eigentlich politisch noch heikler war, war, dass die Sendungen von DT64 live über den Sender liefen. Bis dahin musste jedes Wort, was im DDR-Rundfunk gesprochen wurde, vorher von den Instanzen überprüft werden. Dass da kein falsches Wort fiel, das heißt alles nach Manuskript. Die Gäste haben sich an die Weltstadt gewöhnt und benehmen sich, als wären sie hier aufgewachsen. Sie sitzen auf dem Rasen der Karl-Marx-Allee, haben ihr batteriegespeistes Koffergrammophon mitgebracht und spielen ihre Lieblingsplatten. Musik ist überhaupt Trumpf. Ich komme aus West-Berlin. Ich bin heute Nachmittag so auf eigene Initiative hergekommen. Ja. Und mal gucken, was los ist. Ja, also ich muss sagen, wir haben uns an und für sich sehr nett verstanden. Wir haben uns gut unterhalten. Vor allen Dingen haben wir uns bemüht, objektiv zu sein und die Dinge zu sehen, die tatsächlich vorhanden sind. Und es war alles sehr nett. Irgendein Musikwunsch? Was sagen wir, die Beatles? Irgendwas. Na, wir werden es versuchen. Ja? Gleich die Anfrage ans Archiv. Ja. Schönen Dank und noch einen schönen Abend. Recht schönen Dank. Sie liebt dich, yeah, yeah. Ich musste zu Eisler. Professor Eisler war damals der Vorsitzende des Staatlichen Komitees. Ich sagte damals, Professor, wie ist denn das mit der Musik? Die Beatles. Du kannst sicher sein, die wollen die Beatles hören. Die werden die Beatles hören. da beißt der Maus keinen Faden ab. Die Frage ist dann nur, auf welchem Sender hören Sie die? Wenn Sie sie hören, dann bitte bei uns. Sigmar Krause, erster Chefredakteur von DT64. Eisler war ein gestandener Mann, so ein Antifaschist, der war im Widerstand. Der hatte ein breites Kreuz, politisch jetzt mal gesprochen. Da hat er kurz überlegt, gesagt, dann spielt sie. Das war natürlich auch ein, wie soll ich sagen, Erfolgsfaktor. Trias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Das Ostberliner oder Adlershofer Fernsehen überträgt zurzeit einige Veranstaltungen aus Ostberlin, bunte Veranstaltungen. Man sieht die Menschen zuschauen, skeptisch, fröhlich zum Teil. Es wird sehr viel Musik geboten, auch über das Sonderprogramm des Ostrundfunks. Und man kann beinahe sagen, wenn man die Musik jetzt auf beiden Seiten hört, es gibt eine deutsche Einheit wenigstens in der Musik für heute Abend, denn überall werden westliche Titel gespielt. Als die kleine Jim 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama, Jim, warum warst du erst am Morgen da? Sie geht? So, also, das war ein Gruß. Wir wollen mal fragen, wo der Gruß jetzt hergekommen genau, ist. Wo genau. Seid ihr zu Hause? In Apolda. In Apolda. Und die Sängerin war? Beate Rothe. Ja, wie nennt ihr euch eigentlich in Apolda? Wir sind zwei verschiedene Kapellen. Also das ist ja prima. Zwei Kapellen zum Deutschlandtreffen vereinigt. Du ist es dufte. Es erschienen viele Artikel im Westen. Der erste war von der Zeitschrift, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, von der Zeitung Christ und Welt. Und da wurde DT64 als das Jugendprogramm in Deutschland gefeiert, das einen modernen, jugendnahen, lebendigen Rundfunk macht, heiße Musik, gemischt mit Problemen und natürlich Propaganda. Ja, natürlich haben wir auch Propaganda gemacht. Es war der Kalte Krieg und der wurde von beiden Seiten geführt. Also über den Alex hatten sich Diskutiertruppen gebildet. Die waren aber nicht unbedingt von der FDJ eingerichtet worden, sondern in West-Berlin hatte man sich auch vorbereitet. Und ich nehme an, dass es die Junge Union war. Sie waren alle sehr argumentativ gut ausgebildet, sodass eine Traube nach der anderen bis zum Alex mit Diskussionen stattfand. Klaus Schneider, Musikredakteur und Dixieland-Klarinettist, bespielt Straßen und Plätze mit seinen Jenaer Oldtimers. Die Band sitzt auf einem LKW. Da, wo der Meisterkrach diskutierenderweise war, sind wir freundlicherweise rangefahren, sodass eine Hälfte getanzt hat und die andere Hälfte nicht mehr ganz so stark diskutieren konnte. Der Zentralrat hat für heute Abend Jugendliche aus der DDR und West-Berlin und der Bundesrepublik eingeladen. Und natürlich sind wir neugierig, was die zu unseren Gedichten und Liedern sagen. Wir, das sind Volker Braun und Wolf Biermann und Heinz Karlau, Jens Gerlach, Adolf Entler und Sarah und ich. Wir lesen, Wolf Biermann singt. So oder so, die Erde wird rot. Entweder Leben rot oder Tod rot. Wir mischen uns da bis hinein. So soll es sein. So soll es sein, so wird es sein. Das Publikum hörte aufmerksam zu, lachte gerne, sparte nicht mit Beifall. Hin und her geht die Diskussion. Als gegen Schluss noch die übliche Frage nach der Volksarmee kommt, gegen die wir doch auch sein müssten, nimmt Wolf Biermann die Gitarre, singt eins von seinen Liedern, das genau zum Thema passt, und enthebt uns so alle der Antwort. Die Kulturpolitik ist ja immer im Sozialismus ein Seismograph gewesen für politische Änderungen. Und da haben sich viele Debatten in der Kunst, in der Literatur, auch in der Musik abgespielt, die eigentlich politische Debatten waren, die also in die Parlamente gehört hätten oder in die Zeitungen. Da fanden natürlich diese Debatten nicht statt. Doris Meyer, 17 Jahre alt, mit Freund sogar hier. Darf man sagen, ja? Ja, darf man sagen. Ja. Was wirst du heute Abend noch machen? Was wirst du morgen treiben? Wir wollten nach Treptow zur Weißen Flotte fahren Und da ist Luft, Wasser und Lampions, also ähnlich heißt das, mit Tanz und so. Mhm, ja, ja. Und dann wohl nach Hause. Ja, das wird dann wahrscheinlich sehr spät ja. werden, ne? Und morgen eben auch nochmal tanzen, irgendwo hin, wo es ja, noch schön ist. Ja, ja. Mhm. 100 Kapellen spielen heute Abend, also ja. du wirst bestimmt eine Ecke finden, wo man twisten kann, nicht? Mhm. Mit den Schuhen? Na, warum nicht? Ja, der Absatz ein bisschen hoch, ne? Ay, wo? In Köpenick sind die 31 Schiffe alle überfüllt abgefahren. Nur das Boot von DT-64 liegt noch da. Das Funkboot fährt an die Schiffe heran. Ungeheurer Trubel herrscht dort. Lampions und Laternen schaukeln. Jedes Schiff hat seine eigene Kapelle. Wir, Abgesandte der deutschen Jugend, vereint auf dem Deutschlandtreffen. Wie viel Hunderttausend sind's, die das Gelöbnis sprechen, das Weltjugendlied singen? Scheinwerfer gehen an, richten sich aus und bilden eine Riesenkuppel über dem Max-Engels-Platz. Auch eine prämienwerte Idee finden wir und erfahren, dass sie von Erich Honecker ist. Krachend geht das Feuerwerk an. Die Liebespärchen neben uns küssen sich. DT-64 berichtete vom Deutschlandtreffen 1964. Und das soll's gewesen sein. Wir schalten zum letzten Mal ins Funkhaus zurück. Dieser erste Sonderzug, also in das Thüringer Land nach Ilmenau, hat hier den Ostgüterbahnhof in diesem Moment verlassen. Wir winken unseren Freunden nochmal zu, sie winken uns zurück. Wir wünschen eine gute Fahrt und sagen bis zur nächsten Abfahrt, Gretel, ja? Gut, auf Wiedersehen. Also, tschüss. Das Resümee, wir können in die Chronik schreiben, lebt wohl, ade. Dies Pfingsten ist passé. Doch wird's für alle unvergessen bleiben in einem Satz, es war was los hier an der Spree. Nach Pfingsten 1964. Vorwärts zum Dauerbetrieb. Als dann das Fest vorbei war, das war am Dienstag nach Pfingsten, sind die alle wieder losgefahren. Der Sender wurde aufgelöst. Jeder hat wieder sein Programm gemacht. Die Frequenzen wurden wieder alle zurückgeschaltet an die einzelnen Stationen und Sender. Aus DT-64 war wieder das Jugendstudio des Berliner Rundfunks geworden, das dreimal in der Woche nachmittags senden durfte. Auch Deutschlandsender und Radio DDR kehrten zu ihrem alten Schema zurück. Ja, und dann gab es ja eine ganze Weile Überlegungen, wie machen wir weiter, machen wir überhaupt weiter. Und da gab es eins, das war eine Flut von Briefen und Post und Bitten, sendet weiter. Der massenhafte Wunsch, DT-64 weiter und länger senden zu lassen, bringt perspektivische Konzepte des Rundfunkkomitees durcheinander. Die Intendanten von Deutschlandsender und Radio DDR hegen eigene Pläne. Zudem fehlen weitreichende UKW-Frequenzen. Ein Politbürobeschluss vom 26. Mai 1964 beschleunigt den internen Denkprozess und empfiehlt, die Möglichkeit einer separaten Jugendwelle zu prüfen. Eine Woche später, in der Komiteesitzung vom 2. Juni, tauchen diverse Vorbehalte auf. Vor allem sind es die Intendanten, die sich kein Kuckucksei ins Nest legen lassen wollen. Der Intendant des Deutschlandsenders, Kurt Erich, greift zum argumentativen Holzhammer. Dieses Programm ist getragen von Elementen, die wir nicht in unserem offiziellen Programm haben dürfen und werden. Wir würden ideologische Fundamente aushöhlen, die bei uns gewachsen sind. Ideologisch gibt es entschiedenen Einwand gegen die Fortführung des DT-64. Und machen wir das nicht, ist das Ganze, was DT-64 so populär gemacht hat, nicht vorhanden. Das Komitee hätte keine Chance gehabt, Nein zu sagen, weil natürlich der Politbürobeschluss ja schon vorher sozusagen festgelegt hat, dass das ja eigentlich irgendwie als gute Möglichkeit gewertet wurde, die Jugend anzusprechen. Heiner Stahl, Medienhistoriker. Auf der anderen Seite hat aber natürlich auch das Staatliche Rundfunkkomitee schon auch darüber diskutiert, wie man das am ehesten einbauen kann in die bisherige Struktur der unterschiedlichen Sender. Und so ist es dann zu dieser Lösung gekommen, dass eben die bestehenden Sendeplätze von Jugendstudio Berlin beim Berliner Rundfunk einfach erweitert wurden nochmal und dann umbenannt in Jugendstudio DT-64. Magitta S., Dresden. Prima. Trotz Zwischenprüfung wird DT-64 morgen bestimmt Diskussionsthema in unserer zentralen Lehrwerkstatt sein. Ein ganz neuer Stil ist da praktiziert worden, wo man auch im Westen Klötzer staunte. Also so insofern stand DT-64 auch an der Wiege entsprechender Jugendsendungen wie SF Beat oder Rias Treffpunkt, die dann das Gleiche gemacht haben. Also modernste, aktuellste Musik aus allen Ländern, natürlich vorrangig angelsächsische Popmusik, und da mischt mit politischen Beiträgen, mit Interviews und vielen anderen jugendgemäßen Sachen. Aber da stand, wie gesagt, DT64 als Vorbild da. Na, im Prinzip setzt DT64 die Idee einer Art sozialistischen Radio Luxemburgs mit politischer Information um. Unser Hauptthema damals am Freitag war Jugendclubs übrigens. Marianne Oppel, Redakteurin. Das war damals ja so eine Zeit zwischen diesen James Dean-Nachfolgern in der Lederjacke auf dem Motorrad bis hin zu den beginnenden Gammlern, Langhaarigen. So, wenn sich da solche Leute zusammengezogen hatten im Jugendclub, dann wurde nicht mit denen geredet, sondern wurde der Jugendclub geschlossen, damit sich das wieder verlief. In diesen Hörerbriefen aus der ersten Zeit, die wir da bekommen haben, war das eines der Hauptthemen. Die mangelnde Unterstützung der Clubs, das mangelnde Verständnis, das war ja auch sehr angemahnt durch dieses Jugendkommuniqué, ne? Und das haben die jungen Leute eingeklagt eben in dieser Zeit. »1963, Jugend voran«. Nach dem Mauerbau wurde es der SED-Führung klar, dass sie nicht auf die Dauer nur mit Brachialgewalt wird regieren können. Sie brauchte die Zustimmung und zumindest eine Art Loyalität der Menschen, um die großen Reformanstrengungen, die nun anstanden, vor allen Dingen ging es um Wirtschaftsreform, irgendwie durchführen zu können. Und zu diesem Zwecke erließ sie ein Jugendkommuniqué und etwas später ein Jugendgesetz, wo diese größere Mitverantwortung der Jugend proklamativ verkündet wurde. Setzt euch ein, setzt euch durch. Habt Mut zum eigenen Denken. Wir rufen alle Lehrkräfte auf, die ihnen anvertrauten jungen Menschen zu selbstständig denkenden Sozialisten zu erziehen und auf Gängelei, Zeigefinger heben und administrieren zu verzichten. Niemandem fällt ein, der Jugend vorzuschreiben, sie solle ihre Gefühle und Stimmungen beim Tanz nur im Walzer- und Tango-Rhythmus ausdrücken. Welchen Takt die Jugend wählt, ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Für die Nachkriegsgeneration des Deutschen Ostens klingen diese verstreuten Sätze aus dem DDR-Jugendkommuniqué von 1963 wie ein großes Toleranzversprechen. Ohne den Willen und die Kraft der Hausherren von morgen, davon zeigt sich die SED-Spitze unter Walter Ulbricht überzeugt, ist der weitere Aufbau des Sozialismus, also der Fortschritt, nicht zu bewerkstelligen. Weniger Bürokratismus, mehr Eigenverantwortung, Taten statt Phrasen. Ulbrichts, von Kernideen der Kybernetik beeinflusstes neues ökonomisches System, erfordert den jungen, dynamischen, leistungsorientierten Menschen. Und dessen Freizeit solle fürderhin nicht nur Sinn haben, sondern auch Spaß machen dürfen. In den 50er, 60er Jahren waren die rundfunkjournalistischen Formen, nicht nur in der DDR, ich würde sagen in ganz Deutschland, sehr erstarrt und monoton geworden. Das hat ja die Jugend auch nicht mehr erreicht. Es war ja auch inzwischen eine andere Jugend mit einem anderen neuen Lebensgefühl. Und da kommt nun dieser Beschluss, und das Staatliche Komitee für Rundfunk hat die drei Jugendredaktionsleiter beauftragt, macht einen Entwurf, wie ihr euch das vorstellt. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Der Pfingstkanal für 99 Stunden war nicht aus dem Boden gestampft worden, sondern nutzte die Ressourcen der beim Deutschlandsender Radio DDR und dem Berliner Rundfunk existierenden Jugendredaktion. Da haben wir im Wesentlichen Jugendpolitik gemacht, aus eigener Anschauung, ohne große ideologische Vorgaben zu haben. Otto Bark, 1963 Chef bei der Jungen Welle von Radio DDR. Wobei die FDJ, der Zentralrat, sich dann doch um uns gekümmert hat, nachdem sie gemerkt haben, dass wir mit der Jungen Welle an die jungen Leute rankommen. Das hieß ja als Jugendkommuniqué, der Jugend Vertrauen und Verantwortung zu übergeben. Und das ist zum großen Teil ja im Land gemacht worden. Wolfhard Besser, damals Mitarbeiter der Jungen Welle. Selbst Otto Bark als Redaktionsleiter hat das in seiner Redaktion ja auch praktiziert. Hat also uns junge Mitarbeiter alle Dinge machen lassen, die wir vorschlugen, die wir machen wollten. Es hieß also durchaus, die jungen Leute sollen Kritik üben an den althergebrachten Methoden. Sie sollen kreative, neue Ideen haben, nicht auf Autoritäten achten. Das stand natürlich im radikalen Gegensatz zu den bis dahin geübten Sitten und Gebräuchen der DDR. Es gab damals eine Menge Leute, die meinten, ob man vielleicht doch was bewirken könnte durch diese Art von systemimmanenter Kritik. Wir wollten ja die DDR nicht abschaffen. Wir wollten sie an dem, ich sage jetzt bewusst, Frontabschnitt, weil Kalter Krieg, ein bisschen sympathischer, ein bisschen besser, ein bisschen menschlicher, fröhlicher, farbiger gestalten. ...1965, Kahlschlag. Bestimmten orthodoxen Kräften innerhalb der Parteiführung mit Erich Honecker an der Spitze schmeckte die gesamte Wirtschaftspolitik überhaupt nicht. Sie fürchteten, dass die Macht der Partei dadurch eingeschränkt werden könnte. Der Beat erreicht die Massen und wird zur materiellen Gewalt. Im Bezirk Leipzig wächst die Zahl der Beatbands 1965 von 43 auf 83. Im Nachbarbezirk Karl-Marx-Stadt sind es schon 100. Noch geht alles seinen sozialistischen Gang. Die FDJ ruft einen nationalen Gitarrenwettbewerb aus. Partner soll DT64 sein. Nur mit DDR-Titeln hätten sie damals keinen jungen Hund hinterm Ofen vorgelockt. Und alleine das musikalische Volumen, jeden Tag 3 Stunden, 2 Drittel Musik, 1 Drittel Wort, da hätte die ganze DDR-Produktion an Tanz- und Schlagermusik, die hätte nicht ausgereicht. Wir konnten gar nicht anders. Februar 1965. Liebe Freunde, anbei ein Band mit sowjetischer Musik. Ich habe es mir für euch mitschneiden lassen, als ich in Moskau war. Ich glaube, dass darin sehr viel Gutes und Lebendiges für DT64 enthalten ist. Bitte prüft es und ich denke, ihr werdet mit mir einverstanden sein. Herzlicher Gruß, euer Gerhard Eisler. Am 4. April erscheint im SED-Zentralorgan Neues Deutschland eine Sympathieerklärung für den Beat. Denken wir daran, dass Musik von der Art, wie die Butlers sie bringen, die Bürgerrechtskämpfer von Alabama auf ihrem mutigen Freiheitsmarsch von Selma nach Montgomery begleitet hat. In den Städten und Dörfern des Bezirks Leipzig tanzen zu den Klängen der Butlers Mitglieder von Brigaden der Sozialistischen Arbeit und Angehörige der Nationalen Volksarmee, ohne dass ihnen am nächsten Morgen im Betrieb oder beim Dienst zum Schutze der Republik die Knie zittern würden. Am 15. September demolieren Rolling Stones-Fans die Westberliner Waldbühne. Am 11. Oktober berät das ZK der SED mit Honecker, aber ohne Ulbricht, Probleme der Jugendarbeit. Aus dem Protokoll. Der Minister für Kultur wird beauftragt, zu sichern, dass solchen Laienmusikgruppen, deren Darbietungen aus dekadenter westlicher Musik bestehen, die Lizenz entzogen wird. Durch die Finanzorgane ist nach Steuerhinterziehungen zu fahnden. Mitglieder solcher Gruppen, Klammer auf, Gammler, Klammer zu, die gegen DDR-Gesetze verstoßen, sollen ins Arbeitslager eingewiesen werden. Am 12. Oktober tagt der Zentralrat. Das für den 16. Oktober geplante Auftaktkonzert des Gitarrenwettbewerbs wird verboten. Am 20. Oktober schreibt die Leipziger Volkszeitung: Sie tragen lange, unordentliche, teilweise vor Schmutz nur so starrende Haare, hüllen sich, wie die Guitarmen, in imitierte Tigerfelle, gebärden sich bei ihren Darbietungen wie Affen, stoßen unartikulierte Laute aus, wälzen sich auf dem Boden rum und verrenken die Gliedmaßen auf unsittliche Art. Es ist kaum anzunehmen, dass sie sich jemals ernsthaft Gedanken über jene Untugenden gemacht haben, die sie vergöttern und denen sie blindlings folgen. Am 15. November 1965 wird die Anordnung Nummer 2 über die Ausübung von Tanz- und Unterhaltungsmusik bekannt. Wer als Laienmusiker oder nebenberuflich tätiger Musiker in öffentlichen Veranstaltungen Tanzmusik ausüben will, bedarf einer staatlichen Spielerlaubnis. Von 50 registrierten Leipziger Bands werden 45 verboten. Auch die Butlers. denen beim Deutschlandtreffen eine Urkunde für hervorragende Leistungen von FDJ-Chef Schumann überreicht wurde. Ende des Monats kursieren in der Stadt Flugblätter. Beat-Freunde, am Sonntag, 31.10.65, Wilhelm-Leuschner-Platz, Protestmarsch. Erich Löst schildert diese erstaunliche Kulturrevolte im Roman Es geht seinen Gang. Die Macht rollte über den Leuschnerplatz. Da rückten in breiter Front Bereitschaftspolizisten mit gezogenem Knüppel vom Ringcafé heran. Manche hielten Hunde an den Leinen, schöne scharfe Schäferhunde ohne Beißkorb. Und von der Tauchnitzbrücke her stieß der Wasserwerfer vor. Und dann tagt das 11. Plenum des ZK der SED. Dezember 1965, alles, was bis dahin erreicht war, wurde zurückgedreht. Es begann im Grunde die kulturpolitisch dogmatischste Zeit der gesamten DDR-Geschichte. Später haben dann die SED-Funktionäre oft mit einem gewissen Stolz, jedenfalls im internen Kreisen, darauf verwiesen, dass es ihnen gelungen ist, im Dezember 1965 das schon abzubrechen und runterzudrehen, was dann in unserem südlichen Nachbarland in der Tschechoslowakei zum Prager Frühling geführt hat. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen. Einer sogenannten Liberalisierung die Deutsche Demokratische Republik von innen her aufweichen wollen. Honecker und seine Leute versuchten, die gesamte Jugendpolitik und Kulturpolitik zu Fall zu bringen, um damit die Wirtschaftspolitik zu treffen. Ulbricht selbst verkündete dann die neue Politik. Der ewige Taktiker Ulbricht stand natürlich sozusagen an der Spitze der Abschlachtung seiner eigenen Politik. Wir waren irgendwie beleidigt und gekränkt. Für unsere Arbeit so über den Tisch gezogen zu werden, das war eigentlich... Also Reue war da nicht im Spiel, kann ich nicht sagen. Es hat auch niemand als berechtigt empfunden. Es gab die, die immer schon gewusst haben, dass der Tag kommen wird, wo sich zeigt, dass wir auf der falschen Pferde sind und die sich gefreut haben. Und ja, das ging das Gerücht, der Krause wird abgelöst und so weiter und so fort. Außer Diskussionen und auch mal Anbrüllen in der Chefredaktion, bitte sehr, ist nichts passiert. Und ganz DT64 ist nichts passiert, außer dass wir diesen Anteil westlicher Musik zurückgenommen haben. Auch was kritische Beiträge betraf, haben wir vorsichtig taktiert. Eine Sitzung jagt die nächste. FDJ, Gewerkschaft, SED, Chefredaktion, Intendanz, Rundfunkkomitee. Auf allen Ebenen wird Honeckers Linie per Kritik und Selbstkritik durchgesetzt. Gegenwehr findet in der Kantine statt. Also ich würde sagen, gerettet hat DT64 erstens, dass es kein eigener Sender war, sondern Teil des Berliner Rundfunks und innerhalb einer Intendanz auch durchaus eingehegt blieb und weiter kontrollierbar. Also sprich gar nicht über die Stränge richtig schlagen konnte, rein strukturell. Die zweite Sache, die sicherlich sehr wichtig ist, ist, dass Albert Norden, Gerhard Eisler und Kurt Hager zusammen im Spanischen Bürgerkrieg Radio gemacht haben. Und Hager war natürlich derjenige, der für Kultur zuständig war im Politbüro. Norden war derjenige, der für Agitation und Propaganda zuständig war. Und Gerhard Eisler war der Vorsitzende vom Staatlichen Rundfunkkomitee. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sozusagen dort dann auch Nebenabsprachen getroffen wurden, dann im Nachgang nochmal etwas weniger heiß gegessen wurde. Ich glaube, dass DD64 schon damals eine solche Popularität hatte, dass sich die Gegenkräfte das nicht wagten. Also DD64 dicht zu machen, das hätte, ich will nicht sagen einen Aufstand, aber einen Aufschrei gegeben unter der Jugend der DDR. Beat und Propaganda, DD64. Die Geburt des ersten deutschen Jugendradios. Ein Feature von Jürgen Balitzki. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Andrea Solter, Falk Rockstroh und der Autor. Musik Michael Heubach. Schnitt und Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.